Gott ist und bleibt der beste Sorger. Ihr hält am besten Haus. Ihr führet unser Tun zuweilen wunderlich, jeden noch fröhlich aus. Wohin der Vorsatz nicht gedacht, was die Vernunft unmöglich macht, das füget sich. Ihr hat das Glück der Kinder, die ihn lieben, von Jugend.